leise gehen im Saal die Lichter aus. Hand in Hand geht jedes Paar hinaus. Und nur du gingst lange schon vor mir. Doch heut war mein schönster Tanz mit dir. Noch musst du um 10 zu Hause sein. Noch lässt dich die Mutti nicht allein. Doch sie weiß nur eines nicht von mir. Heute war mein schönster Tanz mit dir. So wunderbar sind Träume nur wahr. Du lagst mir im Arm vis-à-vis. So wunderschön konnte alles geschehen. Unser ersten zarten Kuss vergess ich nie. Du wirst sehen, so schnell vergeht die Zeit. Und du tanzt mit mir im weißen Kleid. Und dann sagst auch du verliebt zu mir. Ja, das war mein schönster Tanz mit dir. Oh, dann sagst auch du verliebt zu mir. Ja, das war mein schönster Tanz mit dir. Ja, das war mein schönster Tanz mit dir. Ja, das war mein schönster Tanz mit dir.